399 vor Christus, der Todestag des griechischen Philosophen Sokrates. In Krimis sterben Menschen in der Regel, weil sie zu viel wissen. Vor 2400 Jahren wurde ein Mann zum Opfer, weil er von sich sagte: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und gerade deshalb hielt man ihn für gefährlich. Tatort: Athen. Tatzeit: 399 vor Christus. Tatwaffe: Ein Schierlingsbecher. Zum Tathergang der Berliner Philosoph Lutz von Werder. Ja, Sokrates ist 4 Wochen im Staatsgefängnis. Er hat Besuche von seiner Frau, seinen Kindern, seinen vielen Freunden. Er wird ständig aufgefordert zu fliehen. Sokrates weigert sich, bleibt in dem Gefängnis und nimmt sozusagen auch nach 4 Wochen den Giftbecher. Er legt sich hin und sagt dann seinen Freunden: Opfert dem Äskulap einen Hahn. Dann zieht er die Leinwand über sich und ist tot. Tod durch Pflanzengift. Wie der gefleckte Schierling wirkt, das wissen wir aus Vergiftungen, die auch zu heutiger Zeit noch passieren. Heidi Voigt, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Toxikologie. Bei dem Inhaltsstoff Konin kommt mit etwas zeitlicher Verzögerung eine Schädigung unseres Nervensystems zutage. Das merken wir als erstes durch Ausfall unserer Bewegungsmöglichkeit in den Beinen. Die Beine werden auch ganz kalt und ganz schlecht durchblutet. Und dieser Nervenausfall erreicht relativ schnell unsere Gehirnfunktion und schaltet dabei das Atemzentrum aus. Wir müssen leider schlussfolgern, dass bei diesem Ausfall unser Bewusstsein, die Wahrnehmung unserer Umgebung als letztes ausgeschaltet wird. Also vermutlich ist das ein Ersticken mit Wahrnehmen dessen, was passiert. Alter des Opfers: 70 Jahre. Vater: Bildhauer. Mutter: Hebamme. Eigener Beruf: Steinmetz. Nicht Philosoph: Das ist meine Berufung. Die Anklage: Ich muss es ablesen. Sokrates frevelt und treibt Torheit, indem er unterirdische und himmlische Dinge untersucht und Unrecht zu Recht macht und dies auch andere lehrt. 2 Dinge sind ihm vorgeworfen. Er hätte die Staatsgötter nicht anerkannt, sondern anderes, neues, dämonisches eingeführt. Und 2. Vorwurf, er verführe die Jugend zum Protest, zum Widerstand, zur Entloyalisierung gegenüber den olympischen Göttern. Verteidigen muss ich mich also, ihr Athener, und den Versuch machen, die verkehrte Meinung, die ihr in langer Zeit bekommen habt, euch in so sehr kurzer Zeit zu nehmen. Kurz. Ein Auszug aus 42 Seiten Verteidigungsrede, zunächst zur Anklage der Gottlosigkeit. Bitte. Ich glaube, dass eurer Stadt kein größerer Dienst zuteil geworden ist, als mein Dienst an dem Gotte. Denn was ich tue, ist nichts anderes, als dass ich umhergehe und die Jüngeren wie die Älteren unter euch ermahne, sich weder um Leib noch um ihr Geld zu sorgen, als um die Seele. Gott hat mich eurer Stadt beigegeben als einen, der nicht aufhört, jeden Einzelnen unter euch aufzuwecken, zu überreden und zu schelten. Ein unbequemer Geist in unruhigen Zeiten. Die Lage in Athen war äußerst kritisch. Lutz von Werder über die historischen Rahmenbedingungen. Der 30-jährige Krieg mit Sparta war absolut zu Ungunsten Athens ausgegangen und man kehrte gerade zur Demokratie zurück. Es war eine Situation, in der es eine Staatskrise gab. Es war eine Situation, in der offensichtlich ein Sündenbock für die verunsicherte Jugend, für die Auflösung der Staatsräson gesucht wurde. Mir folgen die Jünglinge, welche die meiste Muße haben, der reichsten Bürgersöhne also, freiwillig und freuen sich zu hören, wie die Menschen untersucht werden. Oft auch tun sie es mir nach und versuchen selbst, andere zu untersuchen und finden dann, glaube ich, eine große Menge solcher Menschen, welche zwar etwas zu wissen glauben, aber wenig oder gar nichts wissen. Du scheinst mir nicht zu wissen, was geschieht, wenn jemand dem Sokrates ganz nahe ist und sich mit ihm auf ein Gespräch einlässt. Der Zeitzeuge, Feldherr Nikias. Auch wenn er sich zunächst über irgendwas anderes unterhält, wird er notgedrungen und unaufhörlich von jenem Reden umhergeführt, bis er dahin geraten ist, dass er sich selbst Rechenschaft darüber gibt, wie er jetzt lebt und wie er sein bisheriges Leben gelebt hat. Sokrates vertritt sozusagen die Hebammenkunst, eine Art Gesprächsführung, in der der Gesprächsteilnehmer mehr oder weniger motiviert wird, zu wahren Einsichten zu kommen. Und Sokrates weiß von vornherein, dass diese Gespräche oft in einem unlösbaren Widerspruch enden. Und Lutz von Werder erläutert eine Technik der sogenannten sokratischen Dialoge. Da geht man vom Konkreten zum Allgemeinen. Man sammelt erstmal Beispiele und versucht dabei zu allgemeinen Schlüssen zu kommen. Das heißt, man stellt sich die Frage, was ist Gerechtigkeit, und bringt erstmal Beispiele für Gerechtigkeit. Ist gerecht die letzte Abstimmung im Senat? Ist gerecht der Krieg gegen Sparta? Ist es gerecht, dass die Frau Xantippe mich als Mann hier kritisch betrachtet? Und man sammelt sozusagen verschiedene Beispiele und versucht dann, einen Schluss zu ziehen, nach welchen Grundsätzen eigentlich Gerechtigkeit zu benennen ist, was also Gerechtigkeit ist. Und man führt dieses Gespräch, das ist der Witz bei Sokrates, zum Beispiel mit Fachleuten für Gerechtigkeit, das heißt also mit Juristen. Oder mit einem Fachmann für Tapferkeit. Mit Nikias. Dem besagten Feldherrn und Zeitzeugen, hier ein von Platon verbürgter Dialog. Schon lange will es mir scheinen, Sokrates, dass ihr den Begriff der Tapferkeit nicht recht bestimmt. Was meinst du damit, Nikias? Ich habe dich schon wiederholt sagen hören, jeder von uns sei darin tugendhaft, worin er weise sei, darin aber schlecht, worin er unwissend sei. Beim Zeus, was du sagst, ist richtig. Also, wenn der Tapfere tugendhaft ist, ist er offenbar auch weise. Nun, ich glaube es zu verstehen. Wie mir dünkt, meint der Mann, die Tapferkeit sei eine Art Weisheit. Wohlan denn, Nikias, was für eine Weisheit soll nach deiner Erklärung die Tapferkeit sein? Doch wohl nicht die des Flötenblasens. Mitnichten. Auch nicht die des Zitterspiels. Nicht doch. Also, was denn für eine Wissenschaft und wovon? Und es stellt sich heraus, dieser Feldherr benutzt Tapferkeit nun schon seit Jahrzehnten, um Kriege anzuzetteln und zu führen, aber er weiß eigentlich im Grunde gar nicht, was Tapferkeit ist. Sokrates, was wollten Sie mit Ihren Fragen auf dem Marktplatz erreichen? Was denkt ihr denn? Antworten? Oder? Einsichten? Oder? Begriffliche Klarheit? Wahrheit. Sind Sie nicht selbst so weise, dass Sie die Begriffe und die Wahrheit kennen? Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Aber Sie wissen doch schon so viel. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ein Weiser, der nichts weiß? Ist das keine Schande? Es ist keine Schande, nichts zu wissen. Wohl aber, nichts lernen zu wollen. Also ich weiß, dass ich nichts weiß, dahinter steckt eine grundsätzliche Einsicht, nämlich dass die Grenzen der menschlichen Erkenntnis doch recht eng sind. Es steckt dahinter der Spruch der Pythia von Delphi, des Orakels von Delphi. Sokrates ist der weiseste Grieche überhaupt, weil er weiß, dass er nichts weiß. Ein Grundsatz der Philosophie, der bis in die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts gilt. Wir wissen ja heute, dass wir unheimlich viele Dinge machen können, also von Atomkraftwerken, Atombomben, von Genforschung. Aber je mehr wir wissen, müssten wir eigentlich auch wissen, dass wir umso mehr nicht wissen, nämlich Folgeerscheinungen, nämlich Risiken, nämlich Langzeitwirkungen. Also insoweit ist diese sokratische Weisheit eigentlich heute jeden Wissenschaftler als Merksatz über sein Forschungslabor zu hängen. Je mehr Wissen wir haben, umso größer wird unser Unwissen. Was sagt die Wissenschaftlerin, die Präsidentin der Toxikologen? In der Wissenschaft müssen wir zweierlei tun. Wir müssen uns bemühen, Erkenntnis zu gewinnen. Und wenn wir dieser Erkenntnis sicher sind, dann gibt es auch keinen Grund daran zu zweifeln. Aber Erkenntnis steht sofort im Übergang dessen, was man eben noch nicht erkannt hat. Und das ist das Attraktive an wissenschaftlicher Arbeit. Was wir vom Kosmos kennen, ist 4%. Das heißt also, 96% der Materie des Kosmos ist uns unbekannt. Wir sollten einfach auftreten und sagen, wir wissen nichts. Wir wissen wenig. Wir wissen ein ganz kleines bisschen. Sokrates, wenig wissen wir auch über Ihre Lebensweise. Zahlreich sind die Dinge, derer ich nicht bedarf. Sie sollen trotzdem korpulent gewesen sein. Aßen Sie nicht doch gern? Wir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben. Welchen Einfluss hatte Ihre Frau auf Sie? Xanthippe hat mich viel gelehrt. Zum Beispiel? Heirate auf jeden Fall. Bekommst du eine gute Frau, wirst du glücklich werden. Bekommst du eine böse, wirst du Philosoph. Und was wären Sie heute von Beruf? Vielleicht Moderator einer Talkshow. Sokrates würde es darauf anlegen, die Talkshow-Teilnehmer zu entlarven. Viele Moderationsversuche in den heutigen Medien gehen ja auf Friede, Freude, Eierkuchen aus. Und das wäre Sokrates nur absolut contre-coeur. Er würde entlarvend agieren. Hier ist Radio Xenophon mit der Sendung Sokrates Live, Live, Live. Hier ist Sokrates Live und am Telefon ist Glaukon, der gesonnen ist, sich an das Steuerruder unserer Republik zu stellen. Das bin ich allerdings gesonnen, guter Sokrates. Es ist unstreitig das edelste Geschäft, dem ein Mensch sich unterziehen kann. Denkst du nicht auch, lieber Glaukon, dass du, wenn die Republik dich zu hohen Ehren befördern soll, dich um sie verdient machen müsstest? Das versteht sich. So mach uns, wenn ich bitten darf, kein Geheimnis daraus, wie du es anzugreifen gedenkst und was die erste Wohltat sein wird. Nun ja, du wirst sie reicher zu machen suchen, nicht wahr? Allerdings. Wirst du nicht reicher werden, wenn sich ihre Einkünfte vermehren? Das kann nicht fehlen. Woher, wenn ich fragen darf, zieht unsere Republik ihre Einkünfte und wie hoch belaufen sie sich? Also, danach habe ich mich noch nicht erkundigt. Wenn du also diesen Artikel noch übergangen hast, so nenne mir wenigstens die Ausgaben der Republik. Auch darauf habe ich bei Gott noch nicht Zeit gehabt zu denken. Wie sollte einer damit zustande kommen können, dem nicht einmal die Ausgaben und die Einkünfte bekannt sind? Du scheinst vergessen zu haben, dass man den Staat auch auf Unkosten der Feinde bereichern kann. Oh, gewiss kann man das, wenn man der Stärkere ist. Wäre man aber etwa der schwächere Teil, so dürfte man auf diesem Wege leicht um sein eigenes kommen, anstatt dem Feind etwas abzujagen. Da hast du recht. So sage mir, worin besteht unsere Kriegsmacht zu Wasser und zu Lande? Und wie hoch mag sich wohl die beiderseitige Macht unserer Gegner belaufen? Das kann ich dir nicht so aus dem Kopf her sagen. So hast du es ohne Zweifel schriftlich. Also, nein, ich habe es auch nicht schriftlich. Danke. Das war Glaukon, der sich anschickt, das Steuerruder zu übernehmen bei Sokrates Live. Das Interview können Sie nachlesen bei Xenophon. Sokrates würde die hochdotierten Teilnehmer zur Weißglut treiben. Ein Grund, warum viele Athener Bürger sagten, den Mann müssen wir umbringen. Warum aber hat Sokrates den Freitod gewählt? Freunde hatten ihm doch in den 4 Wochen nach dem Prozess zahlreiche Fluchtmöglichkeiten eröffnet. Hat er Selbstmord begangen? Hat er versucht, einen Märtyrertod zu sterben? Er sagt selber in seiner Verteidigungsrede, die Platon überliefert hat, ein Leben, in dem ich nicht frei philosophieren kann, ist für mich sinnlos. Herr Sokrates, eine letzte Frage. Ach, schade. Ich liebe Fragen. Wo ist Ihr Grab? Wissen Sie es? Kein Mensch weiß es. Sehen Sie? Und ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich bin durch Athen gegangen und habe Sokrates gesucht. Also es gibt kein Grabmal. Alle Welt bezieht sich auf die abendländischen Grundlagen. Man hat es aber nicht für nötig befunden, Sokrates in irgendeiner Weise eine Gedenkplatte zu kredenzen. Ich denke, es ist ein bisschen ein Zeichen für eine geistige Verwahrlosung. Denn jeder drittklassige Schauspieler kriegt also in Berlin eine Gedenkplatte an sein Wohnhaus. Und Sokrates ist ja nun wirklich eine der zentralen, maßgebenden Menschen der Menschheit.